Hier ist der Südwestfunk. Im Rahmen unseres Fred-von-Hörschelmann-Repertoires bringen wir heute als zweiten Beitrag Amtmann Enders. Morgen. Guten Morgen, Herr Amtmann. Guten Morgen. Was Besonderes? Nein, nichts Besonderes, Herr Amtmann. Übrigens, meine Herren, wir bekommen demnächst eine Anzahl neuer Schreibtisch und einige Aktenschränke. Ja, ich fahre heute Abend noch nach Dingster, wie heißt es doch, zur Möbelfabrik. Werde die Muster selber aussuchen. Wie ist das Wertebefinden heute, wenn ich fragen darf? Schlechter Tag scheint mir. Das Wetter im Frühling, wissen Sie. Ja, bei mir hat der Arzt jetzt auch Zucker festgestellt. So, naja, man muss sich eben zusammennehmen. Gar nicht erst darüber nachdenken. Die beste Medizin gegen jede Krankheit ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Sehr richtig, Herr Amtmann. Na, lassen Sie sich nicht stören. Nein, nein, gewiss nicht. Recht abgespannt, der Alte. Richtig krank, ne? Scheint so. Wer weiß, wie lange der es noch macht? Oh, mit Zucker kann man endlos lange leben, hat mein Arzt gesagt. Er kommt mir immer so vor wie das letzte Exemplar einer aussterbenden Tierrasse. Was für ein Tier? Der Schreibtischtyrann. Der wird immer seltener. Aber unser Alter, der ist echt. Die werden nie ganz aussterben. Ich bin ja froh, dass ich nicht als Antragsteller zu ihm zu kommen brauche. Guten Morgen, Herr Amtmann. Guten Morgen. Geben Sie mir bitte die Fahrbereitschaft, Frau Ringers. Sofort, Herr Amtmann. Irgendwas Besonderes heute? Ich glaube nicht. Augenblick. Bitte, Herr Amtmann, die Fahrbereitschaft. Mhm. Amtmann Enders, ich brauche heute Nachmittag um 16:30 einen Wagen nach Hagenau. Was? Kein Fahrer frei? Aber ein Wagen wohl. Gut, dann fahre ich selbst. Sorgen Sie dafür, dass der Wagen um 16:30 unten steht. Danke. Herein. Guten Morgen, Herr Amtmann. Herr Stadtdirektor hat vorhin angerufen. Frau Ringers, verbinden Sie mich mit dem Magistrat. Ja. Das dürfte zwecklos sein, Herr Amtmann. Der Herr Stadtdirektor sagte, dass er gerade eine Dienstreise vorhätte. So. Was wollte er denn von mir? Das ist wieder so eine Sache. Ein gewisser Dr. Kufel hat hier, wie es scheint... Kufel? Kenne ich nicht. Hat hier in offenbar unberechtigter Weise eine Wohnung inne gehabt. Unangemeldet obendrein. Eine Vierzimmerwohnung mit Untermietern. Ja, und was soll da geschehen? Hat der Herr Stadtdirektor irgendwas angedeutet? Der Herr Stadtdirektor meinte, dass ein Rechtsanspruch seitens des Kufel nicht vorliege. Und im Übrigen wolle Herr Stadtdirektor diese Angelegenheit in Gänze dem Herrn Amtmann überlassen. Wie Herr Stadtdirektor ja bereits wiederholt erklärt hat, dass sämtliche Wohnungsangelegenheiten nicht über ihn, sondern ausschließlich durch das Wohnungsamt selbst zu entscheiden seien. Also keinen direkten Wunsch. Herr Stadtdirektor hat lediglich hinzugefügt, dass der Kufel ein überaus nervöser Mensch zu sein scheine, von Beruf Privatgelehrter, und dass die ganze Angelegenheit ganz nach ihrem Ermessen entschieden werden soll. Eine Ablehnung nötigenfalls schonend erledigen. Der Kufel soll übrigens heute hier vorsprechen. Hat der Herr Stadtdirektor ausdrücklich von Ablehnung gesprochen? Erwähnt, jawohl. Und das Ganze völlig Ihrem Ermessen anheimgestellt. Nicht, dass ich ablehne und nachher stellt sich heraus, dass dieser Kufel womöglich ein Verwandter ist oder sonst jemand. Kufel ist Flüchtling. Ach so. Tja, dann? Das wäre alles, Herr Amtmann. Frau Ringers. Herr Amtmann. Haben wir hier einen, wie war doch der Name, Kufel oder so in der Kartei? Nicht, dass ich wüsste, Herr Amtmann. Ja, man kann sie auch nicht alle auswendig wissen. Aber Herr Kufel, die schöne Tasse. Die ist mir so aus der Hand gerutscht. Alles geht einmal in zwei. Ich habe Ihnen doch so oft gesagt, lassen Sie Ihr bisschen Geschirr nur ruhig hier in der Küche stehen. Die paar Sachen wasche ich Ihnen ab. Nein, nein, das kann ich doch nicht von meinen Untermietern erwarten. Aber ich bin heute so. Ich habe kaum geschlafen, so mit den Nerven am Ende. Heute wird es sich nämlich endgültig entscheiden, Fräulein Mohl. Sie sollten das nicht so tragisch nehmen. Das hat mir der Stadtdirektor auch gesagt. Ich war gestern bei ihm. Er konnte mir zwar nichts Bestimmtes zusagen, aber er verwies mich an einen Herrn Enders. Der würde die Sache schon in Ordnung bringen. Amtmann Enders? Der Leiter des Wohnungsamtes? Wieso? Kennen Sie ihn? Nein. Ich habe nur von ihm gehört. Wie soll er denn sein? Morgen, Doktor. Na, wie steht's? Bleiben wir zusammen oder müssen wir allesamt umziehen? Ich gehe heute aufs Amt. Also hoffentlich klappt's, hoffentlich. Aber ich muss rennen, ich komme schon wieder zu spät. Sagen Sie mir eins. Ich muss schnell weg, Doktor. Jetzt. Sind Sie zufrieden? Na, womit zufrieden? Mit Ihrem Zimmer und mit mir, mit Ihrem Vermieter. Haben Sie sich jemals zu beklagen gehabt? Ich glaube, wir sind alle sehr zufrieden hier bei Ihnen, nicht wahr, Fräulein Mohl? Wie zu Hause. Na, und von mir aus kann das ewig so bleiben. Wie gesagt, hoffentlich. Wiedersehen. Es wäre jedenfalls nett, wenn es so bleiben könnte. Nett? Nett, sagen Sie, Fräulein Mohl? Für Sie mag es nett sein, für mich ist es nicht nett. Für mich handelt es sich dabei schlechterdings um meine Existenz. Sie nehmen das viel zu schwer, Doktor. Aber ich bitte Sie, was habe ich denn schon als privatisierender Literarhistoriker? Was zahlt man mir denn schon für meine Aufsätze und Beiträge und Kritiken? Verschwindend, verschwindend wenig. Wenn meine Schwester mir nicht ihre Wohnung überlassen hätte und mir erlaubt hätte, hier ganz umsonst zu leben. Ich habe sogar gewisse kleine Überschüsse, weil die Zimmer alle drei vermietet sind, eine Art Fixum, wissen Sie? Lächerlich, werden Sie sagen. Aber für mich ist es absolut lebenswichtig. Wenn ich hier weg muss, was fange ich denn dann an? Ja, das müssen Sie nicht mir erzählen, sondern dem Wohnungsamt. Heute ist das ja alles nicht mehr so bürokratisch. Die Beamten sind auch Menschen und... Ja, und dieser Herr Enders, meinen Sie, dass er Verständnis haben wird? Man behauptet doch allgemein, dass die Beamten jetzt angewiesen seien, mir auf den Einzelfall einzugehen. Aber dieser Amtmann da, was war es denn, was Sie über ihn gehört haben? Ach, was die Leute so reden. Jedenfalls bleiben Sie ruhig. Erklären Sie, worum es sich handelt und... Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Wo sind wir stehen geblieben, Frau Henriges? Sowie den für den hiesigen Wohnbereich geltenden Bestimmungen. Bestimmungen, ist eine Sonderberücksichtigung von Ausgewiesenen nicht vorgesehen. Die übrigen von Ihnen genannten Gründe, wie spät ist es? Gleich 4 Uhr. Herr Peterle! Bitte? Ach, sagen Sie mal, in der Registratur ist doch so ein junger Mensch... Wen meinen Sie, Herr Amtmann? Naja, so ein junger Bursche, der auch den Führerschein besitzt. Schmidt heißt der, glaube ich. Der ist nicht mehr bei uns. Ach, ich muss doch heute nach Hagenau hinunter zur Möbelfabrik. Und es ist kein Fahrer für den Wagen da. Sie sind doch schon öfter allein gefahren, Herr Amtmann. Und es ist ja auch nicht sehr weit. Naja, das schon, aber ich habe heute einen schlechten Tag. Ich bin ein kranker Mann, das darf man nicht vergessen. Wie sind denn heute die Straßen? Soweit ich das vom Fenster aus beurteilen kann, Herr Amtmann, die Straßen scheinen gut zu sein. Ich meine natürlich die Landstraße. Ja, natürlich, Herr Amtmann. Ich habe nichts Nachteiliges über die Landstraße gehört. Kein Glatteis. Soviel ich weiß, nein. Na, schon gut, Peterle. Wenn man nicht zu schnell fährt, kann einem wohl auch nichts passieren. Jawohl, Herr Amtmann. Ach, Fräulein Ringers, ich wollte Ihnen doch noch einen Auftrag geben. Eine dringende Sache. Das war's doch. Vergessen. Ich weiß es auch nicht, Herr Amtmann. Na, vielleicht fällt es mir später wieder ein. Wo sind wir stehen geblieben? Die übrigen von Ihnen genannten Gründe. Können, wie aus den für den hiesigen Wohnbereich geltenden Bestimmungen hervorgeht, Hiesigen Wohnbereich war schon. Aha. Bei der noch immer vorhandenen Überbelegung des bewirtschafteten Wohnraumes. Herein! Dr. Kufel ist mein Name. Nehmen Sie Platz. Worum handelt es sich? Hat vielleicht der Herr Stadtdirektor bereits mit Ihnen über meinen Fall gesprochen? Wohnungsangelegenheit? Ja. Dafür sind wir allein zuständig. Die Sache ist für mich sehr, sehr wichtig. Geradezu lebenswichtig. Bitte fassen Sie sich kurz. Meine Zeit ist äußerst beschränkt. Ich verstehe. Also? Ich wohne seit 5 Jahren hier in der Stadt. Ich bin selbstständiger Schriftsteller, Literarhistoriker. Ich arbeite für mehrere Zeitschriften. Wo wohnen Sie? Wilhelmstraße 11, Wohnung 4. Aber ich muss gleich hinzufügen... Fräulein Ringeis, bringen Sie mir die Karte Wilhelmstraße 11, 4. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen vorher erkläre. Ich bin in dieser Wohnung gewissermaßen vertretungsweise. Die Wohnung gehört meiner Schwester. Sie ist Lehrerin. Als ich 47 hierher kam, wurde meine Schwester gerade aufs Land versetzt, nach Eigelding. Und da hat sie mir ihre Wohnung anvertraut. Aber gemeldet bin ich eigentlich nicht. Ich stehe also bestimmt nicht auf ihrer Karte... Nur bin ich absolut darauf angewiesen. Aber wo suchen Sie denn, Fräulein Ringeis? W1, rechts unten. Ich sagte schon, es ist zwecklos. Ich stehe nicht auf der Karte. Es war lediglich die große Freundschaft meiner Schwester, die mir dadurch helfen wollte. Auf diese Weise kann ich nämlich überhaupt erst existieren. Nun macht man aber meiner Schwester in Eigelding neuerdings Schwierigkeiten. Man verlangt, dass sie sich in Eigelding anmeldet und hier abmeldet. Und so möchte ich denn bitten, dass man mich hier anstelle meiner Schwester als Wohnungsinhaber bestätigt. Hier ist die Karte, ja. Das werden wir gleich haben. Wilhelmstraße 4. Wie war doch Ihr Name? Kuhfell. Vorname? Egon. Ja, aber Sie sind ja gar nicht auf der Karte vermerkt, Herr Kuhfell. Das sagte ich bereits. Dann haben Sie aber auch gar kein Recht auf bewirtschafteten Wohnraum, oder? Ich habe bereits mehrere Anträge eingereicht. Aber irgendwo müssen Sie doch gemeldet sein. Ich bin in Eigeldingen gemeldet und meine Schwester ist hier gemeldet. Aber ich lebe hier und meine Schwester lebt in Eigeldingen. Und jetzt möchte ich bitten, dass man uns erlaubt zu tauschen. Aber das ist doch ganz einfach. Wenn Sie in Eigeldingen gemeldet sind, dann müssen Sie auch in Eigeldingen wohnen. Sie sind Junggeselle. Ja. Schriftsteller. Ja. Na, schreiben kann man doch überall. Ich sagte Ihnen doch schon, Herr Amtmann. Ich bin absolut darauf angewiesen. Auf die Untervermietung. Auf dieses gewisse Minimum, von dem ich existieren kann. Sie haben keine Berechtigung, als Junggeselle Inhaber einer Vier-Zimmer-Wohnung zu sein. Wir haben kinderreiche Familien noch und noch, denen eine solche Wohnung zusteht. Also, die Wohnung wird zum 1. April geräumt und da kommt eine Familie hinein. Ja. Und ich? Wir haben doch keine Sperre mehr. Sie können sich ein beliebiges, unbewirtschaftetes Zimmer mieten, bitte sehr. Aber dazu bin ich finanziell nicht in der Lage. Na, dann ziehen Sie doch nach Dings da aufs Land. Da ist es bestimmt billiger. Sehen Sie, Herr Amtmann, ich bin auf die kulturellen Mittel der Stadt angewiesen. Ich arbeite seit 3 Jahren an einem Buch. Dafür brauche ich ein ganzes Netz von Hilfsmitteln. Die Bibliotheken mit den Vormerkungen, das Institut, das Seminar, schließlich die Fachzeitschriften, die ich dort einsehen kann. Meine Arbeit kann ich nur mit Hilfe eines solchen Apparats überhaupt bewältigen. Naja, davon verstehe ich nichts, Dr. Kuhfell. Aber wir haben für Auswärtige, die nicht unbedingt hier wohnen müssen, einfach keinen Platz. Jedenfalls keinen bewirtschafteten Wohnraum. Ja, aber auf dem Dorf bin ich praktisch gar nicht existenzfähig. Da sagten Sie nicht vorhin, dass Sie von Ihrer Arbeit allein auch hier in der Stadt nicht existieren können? Ich bin nicht sehr gesund. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich war 3 Jahre in Kriegsgefangenschaft. Ich werde nie mehr ganz gesund sein. Fräulein Ringeis, jetzt ist mir eingefallen, was ich Ihnen vorhin sagen wollte. Sie müssen in die Apotheke gehen und meine Ampullen besorgen. Um zuvor mit Ihnen zu einem Ende zu kommen, Herr Kuhfell, so muss ich Ihnen leider sagen, dass ich Ihrem Antrage nicht stattgeben kann. Es widerspreche auf das Strikteste unseren Bestimmungen. Es tut mir leid, aber es ist unmöglich. Hier ist das Rezept, Fräulein Ringeis, und hier ist das Geld. Gut. Und bitte beeilen Sie sich, es geht mir nicht gut. Ich brauche eine Injektion, bevor ich fahre. Und bitte den Kostenvoranschlag für die Fabrik. Ich muss ihn vorher noch einmal durchsehen. Bitte? Danke. Ich gehe dann. Ja, ja, ja, schön. Schreibtische 260, 360. Herr Amtmann. Ich kann so unverrichteter Sache nicht von Ihnen fortgehen. Herr Kuhfell, ich habe Ihnen bereits die Entscheidung mitgeteilt. Mehr kann ich nicht für Sie tun. Ich bin, wie Sie sehen, mit Arbeit überhäuft. Sie haben mich vielleicht nicht verstanden, Herr Amtmann. Aber können Sie diese Angelegenheit nicht so sehen, wie sie wirklich ist? Ganz anders also? Ohne das Dünne und Überdeutliche dieser Vorschriften und Bestimmungen? Eben wirkliche Sorge? Verzweiflung, möchte ich sagen? Ein Leben steht auf dem Spiel. Aber wohin kämen wir, wenn wir uns nicht an die Bestimmungen hielten? Aber es gibt doch Ausnahmen. Da will immer ein jeder die Ausnahme sein. Niemand sollte für sich etwas verlangen, was er nicht auch allen anderen zubilligt. Ich wohne jetzt seit 3 Jahren hier. Ich habe mühsam Fuß gefasst. Es war, weiß Gott, nicht leicht. Wenn ich jetzt auf einmal fort müsste. Sie vergessen, dass Sie ohne jede Berechtigung hier gewohnt haben. Sie können daraus wirklich keinerlei Ansprüche ableiten. Das tue ich ja gar nicht. Ich will Ihnen nur erklären, wie es ist. Und dass ich da draußen auf einem abgeschiedenen Dorf einfach nichts anfangen könnte. Ich höre dann einfach auf, verstehen Sie? Was soll ich denn tun? Hören Sie zu, Dr. Kuhfell. Ich habe meine Erfahrungen, das können Sie mir glauben. Sie haben sich da in einen Gedanken hineingesteigert und jetzt glauben Sie, dass Ihr ganzes Dasein davon abhinge. Das ist nicht so. Seien Sie erst eine Woche auf dem Lande bei Ihrer Schwester, nicht wahr? Die dort Lehrerin ist, nicht wahr? Also sind Sie nicht allein. Nach kurzer Zeit werden Sie das alles mit ganz anderen Augen ansehen. Ich hab's doch schon versucht. Es geht nicht. Begreifen Sie doch nur. Ich begreife vollkommen. Das ist die Zeit, Herr Kuhfell. Wir haben alle einen Knacks weg. Der eine stärker, der andere weniger. Sehen Sie zum Beispiel mich an. Ich bin ein kranker Mensch, ich bin zuckerkrank. Seit mehreren Jahren lebe ich überhaupt nur, weil ich mich künstlich aufrechterhalte. Aber ich tue meine Arbeit trotzdem. Es ist eine Sache der Gewohnheit. Man beißt die Zähne zusammen und es geht, weil es gehen muss. Jeder hat sein Opfer zu bringen. Ach, ich weiß. Das ist die Durchhalteparole. Zuerst war es der Staat, der unbedingt ein Opfer verlangte. Dann war es der Krieg, der dringend gewonnen werden musste. Jetzt ist es, ich weiß nicht was. Immer ist irgend sowas da, hinter dem ihr euch verschanzt und Opfer verlangt. Mag es für eine noch so schäbige Sache sein. Ich muss schon bitten, sich zu mäßigen. Sie sind hier nicht bei sich zu Hause. Ich habe kein Zuhause mehr, seit Sie es mir unter den Füßen wegziehen. Ich tue nur meine Pflicht. Und Sie sollten sich der gegebenen Lage anpassen. Ich habe mich unentwegt angepasst. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Ich habe keine Elastizität mehr. Ich habe den Krieg auf irgendeiner sinnlosen Stelle durchgemacht. Ich habe alles verloren. Ich habe schon zweimal alles verloren. Ich habe zweimal von vorne angefangen, als ich noch stark genug dazu war. Denken Sie daran, was das jedes Mal an Kräften kostet, von neuem anzufangen. Ich bin jetzt 50 Jahre alt. Ich zittere, wenn ich eine Treppe hinaufsteige. Jetzt habe ich keine Kraft mehr. Sie ist allmählich verbraucht mit lauter sinnlosen Zerstörung bin ich mir imstande, zum dritten Mal anzufangen. Wieder mit nichts. Ich kann nicht mehr. Ich bitte Sie inständig. Haben Sie doch ein Einsehen. Ja, was mich betrifft, wie soll ich Ihnen das erklären? Es handelt sich gar nicht um mich und um meine Meinung. Wenn ich zu entscheiden hätte, aber bitte gern bleiben Sie, wohnen Sie hier, gehen Sie Ihrer Arbeit nach. Wäre das möglich? Nein, denn nicht ich entscheide, die Vorschriften entscheiden. Begreifen Sie doch bitte nicht, ich, die Bestimmungen sind es. Und darum muss ich untätig, sinnlos, zwecklos auf dem Lande meiner Schwester zur Last fallen, wo ich doch hier mitten in der Arbeit stehe. Ich kann das nicht ändern. Wissen Sie, was so eine Arbeit bedeutet? Eine Arbeit, in der man drinsteckt, die man fördert, Monat für Monat, langsam aufbauend, klärend, verwirklichend. Wissen Sie, was das bedeuten würde, so eine Arbeit auf einmal fortlegen zu müssen? Vielleicht für immer? Bestimmt für immer? Das ist geradezu ein Mord. Ich habe keine Lust, einen Mord zu begehen. Sie werden sich in irgendeiner Weise einrichten. Ja, wie denn? Wie denn? Ich habe diese Tage und diese letzten Wochen in der bösesten Ungewissheit verbracht. Entschuldigen Sie, ich bin furchtbar aufgeregt. Entschuldigen Sie, aufgeregt und verzweifelt. Ich weiß nicht, was geschehen wird. Bitte, bitte haben Sie ein Einsehen. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Ach, ich bin doch zu alt. Ich bin zu alt. Aber reißen Sie doch hier das Fenster auf. Ich mache nicht mehr mit. Ich weine nicht mehr mit. Ich lasse mich von Ihnen nicht mehr treten von Ihnen und von niemand. Ich will nicht mehr. Ich will nicht. Sind Sie wahnsinnig geworden? Mein Himmel. Herr Amtmann, da ist eben ein Mensch aus dem Fenster gefallen. Schließen Sie die Tür, Peterli. Herrgott, nochmal, sehen Sie nicht, wie alles durcheinander fliegt? Tür zu! War das bei Ihnen, Herr Amtmann? Wie ist das gekommen? Ein Verrückter. Ein Anfall. Ich konnte ihn nicht daran hindern. Herr Amtmann, der Herr Kuhfeld von vorhin? Tür zu! Er liegt auf der Straße. Ist er etwa hier aus dem... Jawohl, er ist hier. Hier aus dem Fenster ist er hinuntergesprungen. Ein Wahnsinniger. Wer hätte das wissen können? Das ist entsetzlich. Was werden Sie tun, Herr Amtmann? Ich? Ist es etwa meine Schuld? Sie hatten eine Auseinandersetzung. Peterle, gehen Sie nachsehen, was mit dem Mann geschehen ist. Holen Sie einen Arzt, melden Sie es mir dann. Jawohl. Und Sie, Fräulein Ringeis, sind Sie in der Apotheke gewesen? Ja, ja. Ich kam gerade zurück und dann sah ich das. Haben Sie meinen Auftrag ausgeführt? Ja, hier ist die Schachtel. 10 Ampullen. Je 20 Insulineinheiten. Danke. Ist mein Wagen schon da? Ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht. Na, dann erkundigen Sie sich freundlicherweise. Ich sehe ihn. Er steht unten auf der Straße. Wer? Der Wagen. Und jetzt tragen Sie den Herrn Kuhfeld in den Hausflur nebenan. Na, dann werde ich mich jetzt aufmachen. Sollte man nicht irgendwen benachrichtigen? Wo wohnt der Herr Dr. Kuhfeld? Wilhelmstraße 4, nicht wahr? Sagt er nicht, er habe eine Schwester? Eine Lehrerin in Eigeldingen? Es ist eine sehr hässliche Geschichte, Fräulein Ringeis. Lehrerin in Eigeldingen? Ja, kann sein. Nun, Peterle, was ist? Er atmet noch, Herr Amtmann. Wenn Sie jetzt nach Hagenau fahren, Herr Amtmann, dann fahren Sie doch über Ramsdorf und Eigeldingen. So? Fahre ich über... Jawohl, Ramsdorf, Eigeldingen und Hagenau. Können Sie da nicht dieses Fräulein Kuhfell aufsuchen? Die Lehrerin. Sie würde sich leicht finden lassen. Könnten Sie Fräulein Kuhfell nicht sagen, was Ihrem Bruder zugestoßen ist? Das kann ich nicht, Fräulein Ringeis. Das kann ich aus dem Grunde nicht, weil ich dadurch unweigerlich den Eindruck hervorrufen würde, als fühlte ich mich an diesem bedauerlichen Unfall schuldig. Aber ich weiß, und Sie wissen es auch, dass ich nicht die geringste Schuld daran habe. Ja, gewiss. Aber es wäre doch nur menschlich. Der Bruder stirbt hier vielleicht. Und die Schwester ahnt nichts davon. Na, was tun Sie da mit dem Telefonbuch, Fräulein Ringeis? Ich dachte... Haben Sie verstanden, was ich soeben gesagt habe? Vielleicht könnte man das Fräulein Kuhfeld telefonisch erreichen. Ich verbiete Ihnen, vom Amt aus irgendwelche Schritte zu unternehmen. Das könnte uns leicht in der Weise ausgelegt werden, als fühlten wir uns irgendwie verantwortlich. Als hätten wir kein gutes Gewissen. Ich glaube, wenn man so tut, als wäre nichts geschehen, sieht das vielleicht viel eher nach schlechtem Gewissen aus. Nein, nicht daran rühren. Der Mann wird fortgeschafft, wir kennen ihn nicht. Wir sind an diesem Vorfall ganz und gar unschuldig. Hätte ich geahnt, was passieren würde, hätte ich ihn gar nicht erst vorgelassen. Dabei habe ich persönlich hierbei gar nichts zu entscheiden gehabt. Die Entscheidungen geschehen alle mehr oder weniger automatisch. Und darum fühle ich mich auch völlig unbeteiligt an dem Vorfall. Ich kann nichts dafür. Haben Sie das verstanden, Fräulein Ringeis? Ja, ja. Sie können nichts dafür. Und wenn einer zugrunde geht, dann liegt es nicht an mir, sondern an ihm. Was vorhin geschehen ist, war genau genommen ein Verstoß gegen die Ordnung. Nichts sonst. Nichts sonst. Was ist Ihnen denn, Herr Amtmann? Sie sollten Ihre Medizin nehmen, bevor Sie fahren. Ach, keine Zeit. Es muss auch so gehen. Bis morgen, Fräulein Ringeis. Auf Wiedersehen, Herr Amtmann. Gute Fahrt. Wohnungsamt? Herr Amtmann ist nicht im Hause. Eine Dienstfahrt. Rufen Sie morgen wieder an. Soll ich Licht machen? Aber es ist noch nicht dunkel. Schlechteste Zeit zum Fahren. Zwielicht. Halb Tag, halb Nacht. Die meisten fahren auch ohne Licht. Nach Hagenau, über Ramsdorf und Eigeldingen. Dienstfahrt. Nach Hagenau. Ohne Übernachtung. Antritt der Fahrt 16.30 Uhr. Wird nicht viel herausspringen. Man muss mit jeder Kleinigkeit rechnen. Halbes Tagegeld. Ramsdorf. Außerdem wird er mich zum Abendessen einladen. Ramsdorf. Brauche ich also nicht selbst zu bezahlen. Er denkt natürlich, er muss mir entgegenkommen. Wein wahrscheinlich. Wegen des Kostenanschlages. Das kommt bei mir nicht in Frage. Aber einladen kann er mich immerhin. Achtung, gefährliche Kurve. Die Straße ist ja nicht besonders. Gefährliche Kurve. Ja, er könnte auch abblenden. Außerdem fährt er in der Mitte. Viel zu schnell. Blendet nicht ab. Denkt gar nicht dran. Aha, Lastzug. Kopfschmerzen. Durchgedreht. Ich hätte die Fahrt vielleicht doch verschieben sollen. Morgen oder übermorgen. Na gut, dass ich das Insulin habe. Wenigstens das. In Hagenau muss ich sofort verschwinden und eine Injektion machen. Achtung! Glatteisgefahr! Weshalb Glatteisgefahr! Sonderbar. Glatteisgefahr! Was hat's denn gegeben? War doch eigentlich gar nichts Besonderes los. Ach Gottchen. Die Sache mit den Verrückten. Das war's. Also, dass ich deswegen gleich die Schwesterlehrerin aufsuchen sollte, ist das doch gleich. Sowas kann auch nur die Ringeis kommen. Eigeldingen. Ich denke ja gar nicht dran. Eigeldingen, natürlich. Eigeldingen. Durch. Nur schnell durch. Kurve. Schnell vorbei. Kurve. Gar nicht erst hinsehen. Kurve. Lächerlich sowas. Kurve. Kurve. Geht mich außerdem überhaupt nichts an. Geht mich das. Nanu? Glatteis? Oder? Verdammt! Dass ich dies verdammte Eigelding spiegelglatt zu einem verdammt! Oh, was war denn das jetzt? Das kommt davon. Er hat mich tüchtig vor die Brust geschlagen. Das Lenkrad. Sonst scheint nichts passiert zu sein. Hey du, komm mal her. Was ist das hier für ein Dorf? Das Eigeldingen. Komm mal näher. Ist das Eigeldingen? Ja. Gibt es hier eine Garage oder eine Reparaturwerkstatt? Weiß nicht. Hat hier jemand Telefon? Weiß nicht. Wie weit ist es denn zum nächsten Ort? Die Straße weiter. Ach, wie weit? Wie weit? Ich weiß nicht. Ist denn hier nicht irgendwo ein vernünftiger Mensch in der Nähe, der mir behilflich sein könnte? Der Fritz holt das Fräulein Glätte. Wer ist das? Fritz ist mein Freund. Ach, ich meine, wer ist Fräulein Glätte? Das ist unsere Lehrerin. Nein. Ja, Fräulein Glätte ist unsere Lehrerin. Ich will nicht, dass er sie ruft. Sie wohnt gleich nebenan und sie wird Ihnen schon helfen. Fräulein, wie sagtest du? Fräulein Glätte. Aha. Ach, dann habt ihr wohl noch andere Lehrerinnen hier in Eigeldingen. Natürlich, wir haben zwei, aber die zwei... Ja, ich will gar nicht wissen, wie sie heißt, verstehst du? Der Name interessiert mich nicht. Sie ist auch gar nicht da. Sie ist nicht da? Ach so. Wo ist sie denn? Ich weiß nicht. Sie kommt erst nächste Woche zurück. Jetzt ist nur Fräulein Glätte hier. Die mögen wir auch viel lieber. Fritz! Ja, Fräulein Glätte kommt gleich. Ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll. So, kommen Sie nur herein. Ich habe nach einem Mann geschickt, der wird sich um Ihr Auto kümmern. Aber Sie sehen gar nicht gut aus. Nehmen Sie doch den Mantel ab. So. Oh, danke, danke. Und nun ruhen Sie sich aus. Strecken Sie sich ruhig auf der Couch aus. Sie müssen sich erholen. Sind Sie bestimmt nicht verletzt? Nein, nein. Ich bin nur mit der Brust gegen das Steuerrad gestoßen. Aber es tut kaum weh. Hier. Merkwürdig. Der Rock ist vorn ganz nass. Ach, aber es ist kein Blut. Nein, es wird wohl Regen sein. Das Wetter. Sie sind sehr freundlich. Ich danke Ihnen. Eigentlich brauchten Sie sich doch gar nicht um einen fremden Menschen zu kümmern. Das tue ich aus purem Egoismus. Es macht mir Freude, wenn ich jemandem helfen kann. Sie opfern Ihre Zeit. Was mich freut, ist doch kein Opfer. Es ist sehr gemütlich bei Ihnen. Sehr hübsch. Und die vielen Bücher. Sie haben noch eine Kollegin, nicht wahr? Ja. Aber sie ist nicht hier. Sie ist zu einem Musiklehrgang in Stuttgart. Wissen Sie, ich wollte eigentlich um keinen Preis nach Eigelding. Ach, warum denn nicht? Ja, ich hätte hier eine lästige, etwas sehr Unangenehmes, das ich unbedingt vermeiden wollte. Und als ich am Eingang des Dorfes das Schild las, Eigeldingen, da wollte ich nur möglichst schnell weiter und weg. Ja, und da passierte es denn. Das Schicksal wollte mich überlisten, aber es ist ihm nicht gelungen. Niemand kann mir dabei auch nur den geringsten Vorwurf machen. Ich verstehe Sie nicht ganz, aber es ist vielleicht besser, wenn Sie nicht so viel sprechen. Ganz ruhig liegen. Im Gegenteil, ich muss etwas tun. Ich habe eine Bitte. Ich bin nämlich krank und ich bin darauf angewiesen, ständig ein Medikament zu benutzen. Ich wollte es schon in der Stadt tun, bevor ich abfuhr, aber es... Es kam nicht dazu, es war keine Zeit dazu. Jetzt brauche ich es aber dringend. Ich bin zuckerkrank. Ach, dass ich das jetzt erst begreife. Woher wissen Sie das? Man merkt es Ihnen an. Ich habe Krankenpflege gelernt. Ich kenne mich ein bisschen aus. Ich helfe Ihnen gern. Wenn Sie mir vielleicht aus meiner Manteltasche die flache Packung geben wollten. Ja. Vorn in der linken Tasche. Ich habe es schon. Ach, aber es ist ganz zerdrückt und nass. Das ist wohl im Wagen geschehen. Ich brauche ja nur eine Ampulle. Die Ampullen sind alle zerbrochen. Ach, das ist ja furchtbar. Dann gehe ich eben geschwind in die Apotheke hinüber und besorge es Ihnen. Sie haben doch das Rezept. Ja, ich trage es immer bei mir. In der Brieftasche. Auf alle Fälle. Ich weiß, der Apotheker hat immer Insulin. Im Dorf ist noch ein anderer Fall. Ich will zuerst nur etwas Wasser zum Kochen stellen. Dann können wir die Nadel stabilisieren. So. Ich finde, jede Frau sollte möglichst viel von Krankenpflege verstehen. Man kann es immer brauchen. Als zum Beispiel mein Bruder aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, war er ziemlich krank. Er kam aus einem Lazarett. Und er wäre sicher nicht so rasch gesund geworden, wenn ich ihn nicht nach allen Regeln der Kunst hätte pflegen können. So. Aber Sie wollten mir doch das Rezept heraussuchen. Haben Sie einen Bruder? Ja, einen sehr lieben Stiefbruder. Wie heißt der? Sie werden ihn schwerlich kennen. Er ist ein etwas versponnener, einsamer Mensch. Er hat wenig Umgang mit Menschen. Vielleicht kenne ich ihn doch. Egon Kufell heißt er. Er ist Schriftsteller. So, und jetzt grübeln Sie bitte nicht mehr über meine Familie nach, sondern suchen Sie endlich das Rezept heraus. Danke. Nein, ich möchte lieber selbst in die Apotheke gehen. Aber das ist doch Unsinn. Nein, lassen Sie mich bitte. Im Mantel. Ich kann unmöglich länger bleiben und Ihnen zur Last fallen. Es ist überdies besser, wenn ich das persönlich besorge. Haben Sie vielen Dank. Aber versprechen Sie mir, dass Sie dann zurückkommen und bei mir warten, bis es Ihnen besser geht. Und bis Ihr Wagen fertig ist. Danke, danke. Der Herr wünscht. Haben Sie Insulin? Jawohl, das haben wir. Ich möchte eine Packung mit 10 Ampullen zu je 20 Einheiten. Das Rezept bitte. Ja, sofort. Das Rezept habe ich immer bei mir, auf alle Fälle. Wo ist es denn? Es ist nicht da. Suchen Sie nur. Was ist denn das? Nehmen Sie sich Zeit. Nur nicht so aufgeregt. Nein, es ist nicht da. Und ich weiß auch, wo es ist. Meine Sekretärin hat es mir nicht zurückgegeben. Oh, vielleicht finden Sie es doch noch. Es ist in der Stadt geblieben. Ach, dann geben Sie mir bitte nur eine Ampulle, aber ohne Rezept. Bedauere, das darf ich nicht. Ich habe nämlich vorhin einen kleinen Unfall mit dem Wagen gehabt. Ich trug die Packung hier in der Brusttasche und da ist mir alles zerbrochen. Es tut mir leid. Nur eine Ampulle, nicht wahr? Seien Sie so liebenswürdig. Sie verstehen doch. Ich bin vollkommen darauf angewiesen. Setzen Sie sich hin, Sie zittern ja. Da ist ein Stuhl. Danke, danke. Sie sehen nicht da, in welchem Zustand ich bin. Der Wagen ist nicht in Ordnung, ich kann nicht mehr fort. Ich kenne hier niemanden und außerdem könnte ich in diesem Zustand ja auch gar nicht fahren. Ja, trotzdem darf ich Ihnen ohne eine ärztliche Verschreibung nichts geben. Ja, aber was tue ich denn da? Wir haben einen Arzt im Dorf, ich könnte ihn ja anrufen. Ja, bitte, tun Sie das. Sagen Sie ihm, er möchte sofort herkommen, es ist dringend. Nummer 11. Hallo, Dr. Schmidt? Was sagen Sie? Dr. Schmidt ist nicht zu Hause? Abgeholt worden. Danke. Der Doktor ist leider nicht zu Hause, das macht 20 Pfennige. Ja. Und jetzt? Ja, ich habe meine Vorschriften. Ja, aber Sie sehen doch, wie es um mich steht. Natürlich sehe ich das und ich würde Ihnen ja sehr gern helfen, aber ich darf nicht. Ja, Sie wissen, dass ich unmittelbar in Gefahr bin, dass ich einen schweren Schaden davontrage, wenn man mir nicht hilft. So genau weiß ich das auch wieder nicht. Ich sehe nur, dass Sie sich nicht wohlfühlen, aber warum und wieso und ob Sie tatsächlich gerade Insulin brauchen und was für eine Dosis, das sehe ich nicht. Ich bin ja kein Arzt. Ich kenne doch meine Dosis. Ich nehme sie seit Jahren. Ja, wer beweist mir das? 20 Einheiten, das ist eine ganze Menge. Sie könnten mir ja genauso gut auf der Stelle zusammensacken und dann hätte ich die Bescherung. Nein, nein, ich halte mich an meine Bestimmungen. Dazu sind Sie da, Gott sei Dank. Nein, Sie dürfen das nicht so in Bausch und Bogen abtun. Sie müssen den Einzelfall berücksichtigen. In Zweifelsfällen hat das zu geschehen. Ich weiß das. Ich bin Beamter. Na, dann müssten Sie umso besser begreifen, dass ich Ihren Wunsch nicht erfüllen darf. Wir Apotheker stehen genauso im Dienst der Allgemeinheit. Und was wir dürfen und was wir nicht dürfen, das ist ein und für alle Mal geregelt. Aber sehen Sie denn nicht, dass Sie in meinem Falle eine Ausnahme machen müssen? Wenn jeder das für sich in Anspruch nehme, wo kämen wir denn dahin? Ich übernehme jede Verantwortung. Das ist leicht gesagt. Aber wenn Ihnen etwas zustößt, dann bin doch zuletzt ich, nur ich verantwortlich. Im anderen Falle sind Sie es auch. Nein, dann habe ich nur meine Pflicht getan. Es kann doch nicht Ihre Pflicht sein, mich hier einfach umkommen zu lassen, wie ein Tier. Ja, deshalb bitte ich Sie, lieber fortzugehen. Nicht eher, als bis ich habe, was ich brauche. Wir schließen jetzt, Herr. Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ich als Beamter, Sie werden doch einsehen, dass gerade ich nichts Unrechtmäßiges von Ihnen verlangen kann. Es ist aber leider unrechtmäßig. Sie haben es übrigens vorhin selber zugegeben. Aber doch nicht so. Nicht unrechtmäßig in dem Sinne, dass... Ich kann schon nicht mehr klar denken. Nicht in dem Sinne, im vorhin erwähnten. Helfen Sie mir. Ich kann wirklich nicht. Ich bleibe dabei. Es ist gegen die Vorschriften. Ich pfeife auf Ihre Vorschriften, die Sie obendrein missverstehen. Was gehen mich Ihre Vorschriften an? Ich komme um, ich ersticke an Ihren Vorschriften. Ich brauche Luft, ich... Ich kann nicht mehr. Ein Glas Wasser, bitte. Ach, gehen Sie zum Teufel mit Ihrem Wasser, mit Ihren Vorschriften, mit Ihrer Apotheke, wenn Sie nicht einmal das schlichteste menschliche Gebot begriffen haben. Das ist geradezu ein Verbrechen. Ach, geben Sie her das Glas Wasser. Bitte. Danke. Nun, wo stimmt's denn nicht? Guten Abend, Fräulein Glätte. Sie sind so schnell fortgelaufen und so lange weggeblieben, dass ich mir dachte, da muss ich doch mal nachsehen. Ach, Sie haben wohl Ihr Rezept verloren. Und Herr Bankhofer mit seiner berühmten Gewissenhaftigkeit weigert sich, Sie nach dem gesunden Menschenverstand zu bedienen. Helfen Sie mir bitte. Bitte helfen Sie mir. Ja, ich wusste nicht, dass Sie den Herrn kennen. Aber gewiss doch. Und ich kann Ihnen bezeugen, dass dieser Herr seit einiger Zeit schwer zuckerkrank ist und dass er ohne Insulin einfach nicht leben kann. Ja, wenn Sie das genau wissen. Ich weiß es genau. Ja, das wäre ja nur allerdings etwas anderes. Aber es geht trotzdem nicht. Lieber Herr Bankhofer, woran liegt es? Ja, das Rezept. Ich brauche das Rezept. Das Rezept bekommen Sie ja. Der Herr wird es Ihnen sofort schicken, wenn er zu Hause ist. Nicht wahr? Ach, selbstverständlich, dass uns das nicht früher eingefallen ist. Ich danke Ihnen sehr, Fräulein. Fräulein. Ach, bitte. Wie heißt nun also das Fräulein? Ach, der Name schwebt mir auf der Zunge. Gleich. Aber Sie werden doch hier nicht... Ein Augenblick, Fräulein. Dieser Herr kennt Sie angeblich seit Jahren und er weiß nicht mal, wie Sie heißen. Sie sehen doch, er ist nicht ganz bei Sinnen. Einen Augenblick. Wissen Sie selber am Ende auch nicht, wie dieser Herr heißt. Bitte? Sie sind ein schrecklicher Mensch, Herr Bankhofer. Ja, ich lasse mich nicht anschwindeln, auch wenn es aus lauter Gutherzigkeit geschieht. Ein fremder Mann, Ihnen genauso fremd wie mir. Das ist wieder mal Ihre Gutherzigkeit, Ihre blinde Hilfsbereitschaft um jeden Preis. Aber ich lasse mich nicht so leicht anführen. Es tut mir leid, es gibt nichts. Ohne Rezept wird nichts verabfolgt. Sie Arme, Sie haben nun einmal A gesagt. Ich habe nicht Ja gesagt. Aber A haben Sie gesagt und jetzt fühlen Sie sich verpflichtet, unentwegt B zu sagen. Wie viele Dummheiten werden unentwegt von Leuten begangen, nur weil sie Angst haben, inkonsequent zu erscheinen. Wenn ich tue, was recht ist, so ist das keine Dummheit. Halten Sie mich nicht auf, Herr Bankhofer. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich bin gleich wieder da. Gut, dass mein Fahrrad draußen steht. Und unser Patient? Jetzt müssen Sie mir Ihren Namen sagen. Amtmann Enders. Enders. Ich werde es behalten. Haben Sie nur noch ein bisschen Geduld, Herr Enders. Ja. Das Ganze ist mir sehr peinlich. Besonders wegen Fräulein Klette. Wird sie wiederkommen? Sehr peinlich. Wissen Sie, was das für eine Frau ist? Haben Sie sie angesehen? Mit ihrer selbstgestrickten grünen Jacke und mit den großen Händen. Ein guter Mensch. Einer der wenig wirklich guten Menschen, denen ich begegnet bin. Natürlich wird sie wiederkommen. Ich bin völlig hilflos. Ein nackter Wurm und das Rad geht über einen hinweg und zerquetscht einen. Man kommt sich ganz dumm vor. Und ich habe dabei doch nur getan, was ich musste. Und wenn sie nicht zurückkommt? Ein Augenblick. Apotheke Bankhofer. Das hat keinen Sinn. Fräulein Klette war eben hier und wird gleich wieder zurück sein. Tja, ich weiß nicht, wo sie ist. Jawohl, ich werde es ausrichten. Fräulein Klette wird bei Ihnen anrufen. Ich notiere mir die Nummer. Es handelt sich um Ihren Bruder? Was? Ja? Ja, ja, danke, danke. Ach, war das der Bruder von Fräulein Klette? Nein, er war nicht am Apparat. Ich kenne seine Stimme. Fräulein Klette telefoniert hier oft mit ihm. Ein sehr feiner Mensch. Hören Sie, Herr Apotheker. Ja, bitte. Ich muss Fräulein Glätte etwas sagen, wenn sie wiederkommt. Ich muss ihr dringend etwas sagen. Ich bin so müde, ich will immer alles vergessen. Bitte, bitte erinnern Sie mich daran. Gut, ich werde Sie erinnern. Ich muss Fräulein Glätte etwas erklären. Das brauchen Sie nicht. Fräulein Glätte wäre es gar nicht angenehm, wenn Sie sich umständlich entschuldigten. Sie ist nun mal so. Sie hilft, aber sie kann es nicht leiden, dass man daraus viel Wesens macht. Ich habe eine Nebelwand vor den Augen. Wenn ich da hineintauche, dann habe ich alles vergessen. Aber dann geht der Nebel weg und ich weiß wieder alles. Denken Sie nicht so viel. Schließen Sie die Augen. Ich glaube, ich sterbe. Unsinn. Hat er nicht eben Dr. Kuhfell angerufen? Nein, ich sagte es doch schon. Er kann ja auch gar nicht anrufen. Er ist tot. Ach, Unsinn. Ich habe ihn noch vor einer Woche gesehen. Ich habe ihn getötet. Was? Ja. Ich habe ihn so lange gequält, bis er es nicht mehr aushielt. Ja. Wie Sie wollen, ja. Aber reden Sie lieber nicht, Sie fangen ja an zu fantasieren. Ja, kann sein, aber es kommt mir ganz so vor, als hätte ich das getan. Sie haben gar nichts getan, seien Sie doch ruhig. Doch, es ist so. Nichts als Scherereien, was fange ich denn nun mit ihm an, wenn Fräulein Glätte jetzt nicht bald kommt? Ich werde es ihr sagen, aber zuerst muss sie mir helfen, denn nachher tut sie es vielleicht nicht mehr. Aber ich muss es dem Fräulein, wie heißt sie, sagen. Ja, was müssen Sie Fräulein Klette sagen? Etwas sehr Wichtiges, von höchster Dringlichkeit. Können Sie es nicht mir sagen? Ihnen? Wieso Ihnen? Wer sind Sie? Bitte, klingeln Sie doch nicht so, Herr... Ich will nur sehen, wo Fräulein Klette bleibt. Fräulein Ringeis, meinen Sie? Fräulein Ringeis ist hier zum Diktat. Niemand ist hier. Und draußen ist auch niemand. Ich habe schon wiederholt den Wunsch geäußert, Fräulein Ringeis. Sie möchten die Klingel an Ihrer Schreibmaschine abstellen. Es macht mich nervös, dieses ewige Geklingel. Die Klingel lässt sich nicht abstellen, Herr Doktor. Wieso denn, Herr Doktor? Erkennen Sie mich denn nicht? Gewiss erkenne ich Sie, Herr Doktor. Warum sagen Sie denn in einem Wort, Herr Doktor, zu mir? Sie sind doch Herr Dr. Kufel, nicht wahr? Aber keineswegs, Fräulein Ringeis. Ich bin... Es ist offenbar zu dunkel. Sie sehen nicht, wen Sie vor sich haben. Sie sind im Unrecht, Herr Doktor. Nein, nein. Ich gebe es ja zu. Ich gebe alles zu. Ich weiß, was ich getan habe. Ihr Antrag, Herr Doktor, hat keine Aussicht auf Berücksichtigung. Menschliche Ansprüche allein, das genügt nicht. Man muss sie erhärten können, beweisen, erklären. Das habe ich ja. Aber keiner hört auf mich. Ich bin ganz allein und schreie. Und niemand hört mich, niemand hilft mir. Dabei bin ich in höchster Gefahr. Hören Sie, Dr. Kufel? Ich bin nicht Dr. Kufel. Im Gegenteil, dieser Mensch war mir von Anfang an sehr unsympathisch. Das war es also? Ja, das auch. Sehen Sie? Dann sind Sie sich selber, also sehr unsympathisch. Hören Sie, Fräulein Ringeis, ich brauche etwas. Dringend, dringend brauche ich es. Und jetzt weiß ich nicht, was es war. Aber ich brauche es. Sie müssen es mir besorgen. Wenn Sie nicht wissen, was es ist, kann ich es Ihnen auch nicht besorgen. Dann denken Sie nach, was es sein könnte. Sehen Sie mich doch an, um Gottes Willen. Begreifen Sie, wer ich bin. Suchen Sie es zu erfassen. Was haben Sie für Ansprüche? Haben Sie eine Frau? Ich habe... Haben Sie Eltern oder Verwandte, denen gegenüber eine Unterhaltspflicht Ihrerseits besteht? Ich habe... Haben Sie schulpflichtige Kinder? Wie viel? Drei? Vier? Fünf? Haben Sie fünf Kinder? Ich habe Angst. Ich glaube, ich kenne sie überhaupt nicht. Man kann doch einen anderen Menschen nicht so allein lassen in der Not, ohne überhaupt zu wissen, wer er ist. Ich bin dafür nicht zuständig. Wenden Sie sich... An wen denn? An wen soll ich mich? Am besten an Herrn Amtmann Enders. An den? Ist er hier? Aber der ist doch ein Mörder. Sie übertreiben wieder. Gehen Sie. Gehen Sie. Gehen Sie. Nicht doch. Nicht doch. Bitte, versuchen Sie, mich zu sehen. Sie fallen immer tiefer. Sie sind schon ganz weit. Nicht doch. Das dürfen Sie doch nicht tun. Gut, dass Sie kommen, Fräulein Glätte. Er ist völlig bewusstlos. Hier haben Sie Ihr Rezept, Herr Bankhofer. Ja. Jetzt können Sie mit ruhigem Gewissen Ihre Pflicht tun. Sehr schön, danke. Er hat nämlich schon angefangen zu fantasieren. Eine sterile Nadel, bitte. Ja, hier. Er fantasiert? Das ist bei dieser Krankheit, glaube ich, ganz ungewöhnlich. Aber dann wurden Sie noch am Telefon verlangt. Sie möchten diese Nummer hier anrufen, ich habe es aufgeschrieben. Das hat Zeit. Zuerst die Injektion. So. So. Nun, Herr Enders, es wird Ihnen gleich wieder gut gehen. Er hört nichts mehr. Es ist wirklich die höchste Zeit. Ich fand Dr. Schmidt ziemlich leicht. Und er gab mir das Rezept, ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren. Für einen Bekannten, über dessen Leiden Sie seit Jahren unterrichtet sind. Natürlich. Ich weiß nicht, ob Dr. Schmidt mir geglaubt hat, aber jedenfalls tat er so, als ob er mir glaube. So. Jetzt wird er gleich wieder zu sich kommen. Nicht wahr? Ist Ihnen doch schon besser. Und Ihr Wagen ist auch schon in Ordnung. Es war nur irgendeine Kleinigkeit, ein Draht, soweit ich das verstanden habe. Irgendein Kontakt oder so. Na, Herr Enders, wie ist Ihnen denn jetzt? Besser. Sehen Sie, das geht ganz rasch. Der Wagen, sagten Sie, ist in Ordnung? Ja, er steht an der gleichen Stelle. Sie wollten vor ihm Fräulein Klette etwas sagen. Wollte ich? Was kann das gewesen sein? Etwas sehr Wichtiges, meinten Sie. Ach, das wird wohl nur so eine Idee gewesen sein. Unmöglich. Sie redeten allerhand sonderbares Zeug zusammen. Ja, das mag sein. Ich fühlte mich wirklich sehr schlecht. Sie dürfen dem, was ich da geredet habe, keinerlei Bedeutung zuwenden. Ich habe es ohnehin nicht ganz verstanden. Wie gesagt, unwichtig. Ich wollte mich wohl einfach bei der Dame bedanken. Was könnte es sonst gewesen sein? Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Aber das war doch selbstverständlich. Jedenfalls, ich danke Ihnen. Herr Bankhofer, was war das für ein Anruf, von dem Sie vorhin sprachen? Hier ist die Nummer. Es handelt sich anscheinend um Ihren Bruder. Wie merkwürdig. Darf ich mal rasch telefonieren? Ja, bitte sehr. 2140. Krankenhaus? Wieso denn Krankenhaus? Stimmt die Nummer auch wirklich, Herr Bankhofer? Ja, die stimmt. Ach. Hier ist Fräulein Glätte in Eideldingen. Ich sollte wegen meines Bruders bei Ihnen anrufen, Dr. Kuhfell. Was sagen Sie? Wann? Heute? Ja. Ja. Natürlich, ich komme. Ich muss jetzt gehen, es ist etwas passiert. Ja, was denn mit Ihrem Bruder in der Stadt? Ein Unfall, es scheint recht schlimm zu sein. Ach, wird sich schon finden. Erholen Sie sich, Herr Enders. Gute Nacht. Ich muss nun auch gehen. Vielen Dank also. Ja, Sie sollten sich ruhig noch eine Viertelstunde erholen. Nein, nein, das ist nicht mehr nötig. Ich will hier fort. Viel zu lange aufgehalten. Sie sind noch nicht ganz in Ordnung, Herr Enders. Doch, doch. Ich fahre auch nicht mehr weiter. Ich fahre zurück in die Stadt. Danke für Ihre Hilfe. Gute Nacht. Wie Sie meinen. Gute Nacht. Das hätte ich nicht sagen sollen, dass ich zurück in die Stadt fahre. Sie hätte mich dann sicher gebeten, sie mitzunehmen. Das wäre zu viel gewesen. Wie hätte ich das tun können? Ich weiß nicht genau, was hat man ihr am Telefon gesagt. Aber sie mitzunehmen, das wäre nicht gut zu ertragen gewesen. Wo ist denn Herr Enders? Er hätte ruhig noch eine Viertelstunde liegen können, aber er wollte durchaus weg. Und wohin? In die Stadt, so viel ich verstanden habe. Ich dachte, er könnte mich vielleicht mitnehmen, dann bin ich am ehesten da. Und er ist schon bei seinem Wagen. Wenn Sie sich beeilen... Herr Enders! Gerade fährt er ab. Er hat sie nicht mehr hören können. Ja, er ist fort. Das wäre zu viel gewesen. Ich sollte überhaupt nicht mehr daran denken. Einfach so tun, als wäre in Wirklichkeit gar nichts geschehen. Es ist ja auch genau genommen gar nichts geschehen. Jedenfalls nichts, was mich betrifft. Mein lieber Mann, die Sache von gestern wird wohl noch ein Nachspiel haben. Ja, das glaube ich auch. Der Enders könnte leicht abgesägt werden daraufhin. Ein Verfahren? Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Amtmann. Guten Morgen. Schöner Tag heute. Naja, Frühling kommt. Übrigens, ich kam gestern nicht dazu, die Muster für die neuen Schreibtische anzusehen. Ich hatte unterwegs einen Unfall und musste wieder umkehren. No, nichts Besonderes, aber immerhin. Kleine Panne. Das Glatteis. Nun, meine Damen, haben Sie nichts zu tun? Also, da. Der muss auch noch auf die Polizei. Der Kommissar, der gestern hier war. Meinen Sie wirklich? Was? Dass man den Enders absägen wird? Hinterle! Sofort, Herr Amtmann. Bitte sehr, Herr Amtmann. Fräulein Ringer ist zum Diktat. Sofort, Herr Amtmann. Sonst noch was? Herr Amtmann, der Herr, der gestern Nachmittag hier gewesen ist... Ja, ich weiß was. Sie wissen bereits, Herr Amtmann. Und? Was starren Sie mich so an? Was ist denn los mit Ihnen? Haben Sie sonst noch was zu sagen? Nein, sonst nichts. Na, warum schauen Sie denn so drein? Ich schaue gar nicht. Es geht mich auch gar nichts an. Herrgott, noch mal, was haben denn alle hier auf einmal? Was soll ich denn dabei machen? Ich weiß wirklich nicht. Was wissen Sie nicht? Was Sie da noch machen könnten, Herr Amtmann. Amtmann Enders. Guten Morgen, Herr Stadtdirektor. Ja, ich hätte Sie ohnehin noch heute Vormittag aufgesucht. Wegen der Sache gestern, ja. Na, ich bin bereits auf der Polizei gewesen und habe meine Aussage zu Protokoll gegeben. Und war übrigens ganz meiner Ansicht. Das freut mich sehr, Herr Stadtdirektor. Ja, querulant, ein völlig unberechenbarer Mensch. Aber keinerlei Streit. Der Mann wurde nur plötzlich sehr heftig auf meine Vorstellungen. Jawohl, ja, übernervös. Man könnte fast sagen, an der Grenze des Normalen. Ja, man kann ja nicht wissen, was in einem anderen Menschen vorgeht. Spricht sich herum so etwas, ja. Ja, leider. Natürlich. Danke. Ich fühle mich auch völlig unschuldig an diesem Vorfall. Sehr freundlich, Herr Stadtdirektor. Ich tue nur meine Pflicht. Jawohl, ein bedauerlicher Unglücksfall, sonst nichts. Was ist die Sache? Aus der Welt geschafft. Jawohl, Herr Stadtdirektor. Gleichfalls, Herr Stadtdirektor. Nun, Herr Peterle, wo bleibt denn Fräulein Ringeis? Sofort, Herr Amtmann. Und entschuldigen Sie gütigst, Herr Amtmann, wenn ich vorher... Schon gut. Herein. Guten Morgen, Herr Amtmann. Guten Morgen. Herr Amtmann hat bereits zweimal zum Diktat verlangt, Fräulein Ringeis. Na ja, ist gut, Peterle, Sie können gehen. Fräulein Ringeis, also, na, was hatten wir denn zuletzt? Da waren verschiedene Anträge, Herr Amtmann. Aber wir wurden gestern unterbrochen. Ja, so. Anträge. Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe hier... Die übrigen von Ihnen angeführten Gründe können nicht als stichhaltig angesehen werden. Das hier auch? Lauter Anträge. Was? Sie haben sie bereits durchgesehen, Herr Amtmann. Habe ich das? Abgelehnt. Dann schließe ich also wie gewöhnlich. Und die übrigen Sachen vielleicht entsprechend. Warten Sie. Schreiben Sie noch nicht. Ich will erst mal die Unterlagen haben. Ganz genaue Unterlagen. Die Unterlagen in unserer Kartei haben Sie schon eingesehen, Herr Amtmann. Die schon. Aber ich meine nicht die Quadratmeter, sondern die Leute, die hineinkommen sollen. Über die will ich Unterlagen haben. Ich muss erst genau erwägen, was ein Mensch braucht. Das muss doch festzustellen sein. Es ist doch nach Möglichkeit immer festgestellt worden, Herr Amtmann. Soziale Dringlichkeit. Ja, aber das muss wohl sehr gründlich gemacht werden. Ein gewisses Verständnis muss da schon aufgebracht werden. Ich mag das nicht so, so summarisch entscheiden. Ich nehme es mit. Ich werde darüber nachdenken. Sie hörten Amtmann Enders von Fred von Hörschelmann. Die Rollen und ihre Sprecher waren Amtmann Enders, Kurt Ebbinghaus, Dr. Kufel, Erwin Klitsch, Fräulein Glätte, Otti Schütz, Apotheker, Ernst Ladek, Peterle, Karl-Georg Sebisch, Fräulein Ringeis, Annette Roland. Ferner sprachen Stefanie Wiesand, Dirk Dautzenberg, Herbert Mensching, Wolfgang Preis und Bernd Schorlemer. Toningenieur Friedrich Wilhelm Schulz. Regie Karl-Heinz Schilling.